Bayern 2 Hörspiel Artmix Radiokultur aus Bayern. Es gibt von Stephen Greenblatt, der ja auch einer der wichtigen Mitbegründer der Kulturwissenschaft ist, eine sehr schöne Überlegung, wo er sagt, wir als Literaturwissenschaftler sind eigentlich bestallte Schamanen, denn wir beschäftigen uns mit der Stimme der Toten. Also eigentlich geht es darum, ja, wenn man liest und sich mit Texten beschäftigt aus früheren Zeiten, von früheren Generationen, auch darum, deren Stimme wieder zu vergegenwärtigen, wieder hörbar zu machen. Was kann die menschliche Stimme alles transportieren? Welche Beschreibungsmuster gibt es, um Stimme fassen zu können? Und wie ist die Verbindung zwischen Stimme und Schrift? Im Hörspiel Artmix untersuchen wir heute die Stimme als Gegenstand von Kultur und Literatur und tauchen ein in die O-Ton-Ära der 70er Jahre. Wir präsentieren Ihnen ein Gespräch mit der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel und stellen Ihnen das Hörspiel Preislied von Paul Würr vor. Am Mikrofon begrüßt Sie Annegret Arnold. Gast im Artmix-Gespräch ist heute die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel. 2002 hat sie gemeinsam mit Friedrich Kittler und Thomas Machow den Band »Zwischen Rauschen und Offenbarung – zur Kultur- und Mediengeschichte der Stimme« herausgegeben. Unter anderem um diese Publikation und um das Phänomen Stimme als ein Kultur- und Geschichte in sich und weitertragendes Phänomen oder, wie Sigrid Weigel es nennt, als Medium des Nachlebens, dreht sich das heutige Artmix-Gespräch. Wir bringen es um ca. 22.10 Uhr. Zu einem der spannendsten Kapitel der Hörspielgeschichte zählt die Phase des sogenannten Neuen Hörspiels. Sie wurde 1968 von Ernst Jandls und Friederike Mayröckers gerade einmal 14-minütigem Hörspiel »Fünf Mann Menschen« eingeläutet und brachte etwa in den folgenden 10 Jahren eine ganze Reihe an Hörspielproduktionen hervor, die bis heute zu den überzeugendsten Beispielen innovativer Radiokunst zählen. Alles, was bis dahin in Hörspieltheorie und Hörspielpraxis als Gesetz galt, wurde von den Initiatoren, Autoren und Machern des neuen Hörspiels in Frage gestellt. Statt Innerlichkeit, Identifikation und Illusion wurden Stereophonie, harte Schnitte und Sprachkritik zum Konzept. Neue Ausdrucksformen und Erzählweisen wurden ausgetestet. War die Sprache bis dahin noch unangefochtene Nummer 1, um im Hörspiel etwas zu erzählen, wurde die Hierarchie der akustischen Mittel von den Vertretern des neuen Hörspiels gehörig auf den Kopf gestellt. Dadurch veränderten sich nicht nur die Inhalte der Stücke, sondern vor allem ihre Form. Ein Beispiel, das für diese Linie des neuen bzw. innovativen deutschen Hörspiels steht, ist das Hörspiel Preislied von Paul Würr. Würr, Schriftsteller, Hörspielautor, Essayist und Lyriker, ist ein bedeutender Autor experimenteller Gegenwartsliteratur. Geboren wurde er 1927 in München. Von 1949 bis 1983 war er Volksschullehrer in Gräfeving. Er hat unter anderem Gedichtzyklen, Romane und komponierte Gedichtbücher publiziert. Ab 1963 schrieb und konzipierte er Hörspiele, die im Vorgriff auf das neue Hörspiel mit neuen Figurationen und Handlungsformen experimentierte. Anfang der 70er Jahre entstand seine Originalton-Trilogie mit dem Obertitel »So spricht unser einer«. Das erste Stück aus dieser Reihe, »Preislied«, wurde mit dem renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Würr arbeitet darin mit Originaltönen. Aufnahmen, die er auf den Straßen Münchens machte und die er dann nachträglich im Studio bearbeitete. Statt die Aufnahmen möglichst natürlich zu belassen, wie es etwa in dokumentarischen Radioformen wie der Reportage oder der Umfrage getan wird, zerlegte Würr sein Material in Klein- und Kleinstteile und montierte die gesammelten Fragmente neu. Sind für uns heute das Dekonstruieren und Kollagieren von akustischem Material vertraute Arbeitsweisen, so war das damals ein absolut neuartiger Gestaltungsansatz. Christoph Buggert, er war von 1969 bis 1976 Dramaturg beim Bayerischen Rundfunk und hat die Originalton-Trilogie redaktionell betreut, erinnert sich. Damals entstand ein Hörspiel, in dem man einfach, ein Autor schrieb ein Manuskript, man engagierte Schauspieler und das wurde dann von einem Regisseur im Studio inszeniert. Und nun mussten also die Münchner selber ihre Stadt und sich selber spielen. Das war eigentlich eine ganz naheliegende Idee, auch einfach deswegen, weil natürlich die Arbeit mit dem O-Ton, dem Originalton, eine Urtechnik und Urstrategie des Radios ist, nicht Interviews, Reportagen und so weiter. Das gab es natürlich alles. Aber wir im Hörspiel, die für die Kunst und für die Radiokunst zuständigen, wir mussten eigentlich richtig einen schwierigen Schritt tun, hinein in den Originalton. Und das hat Zeit gekostet, dann das alles aufzunehmen, die Sachen alle abzuschreiben und daraus dann Texte zu entwickeln oder Figurationen zu entwickeln, nach denen das Material dann kollagiert und montiert wurde. Also Paul Wühr und ich sagen eigentlich bis heute, also wir haben das Originaltonhörspiel mit erfunden. Das deutsche Hörspiel sei, so formulierte es der Literaturwissenschaftler Jörg Drews, nach der Ursendung von Preislied am 4. Mai 1971 im Bayerischen Rundfunk nicht mehr dasselbe gewesen. Diese enorme Wirkung war weniger der Tatsache geschuldet, dass Wühr ausschließlich mit Originaltönen arbeitete, sondern dass er das aufgenommene Ursprungsmaterial anschließend neu arrangierte. 25 Leute hatte er zu den Verhältnissen in der Bundesrepublik und ihrer eigenen Lebenssituation befragt. Ihre Antworten interessierten ihn nicht als Ganzes, sondern er zersplitterte sie in Satzgruppen, Sätze und Satzfragmente und machte so hörbar, was er selbst die zweite Authentizität nannte, nämlich Impulse, Prägungen und Muster, die die Gesellschaft ihnen antrainiert hatte. Noch einmal Christoph Buggert. Er wollte Gesamtbewusstsein artikulieren, Gesamtbewusstsein zum Ausdruck bringen, abbilden, also gar nicht einzelne Figuren bauen und schon gar nicht Charaktere bauen, sondern er wollte akustische, gedankliche Gesamtstrukturen abbilden. Hören Sie nun in den kommenden knappen Stunde das Hörspiel Preislied, eine Produktion des Bayerischen und Norddeutschen Rundfunks 1971. Also. Ja, freilich, das muss ja sein. Ja, freilich. Ja, das ist teils, teils. Ich sage, es gibt halt fast nichts mehr zum Sagen. Das ist je nach Stimmung. Wie habe ich denn angefangen gehabt? Das habe ich natürlich vergessen. Ja. Also. Naja, ganz nett. Nachdem es nun mal so ist. Das ist der Grund. Ja, weil man sagt... Weil ich es wirklich nicht weiß. Ja, und? Können wir das nicht? Ich weiß nicht. Ich hatte jetzt so einen schönen langen Satz. Ist er weg? Naja, ganz nett. Ja. Also... Ein bisschen kompliziert ist das schon. Soll der Weiß ab, so man mal so einfach ist. Okay. Ja, freilich. Ich krieg das aus Wort nicht. Ja. Also... Ja. Credo. Also ich glaube, dass... Schau, Glauben ist wunderbar. Also ich glaube das natürlich wirklich. Natürlich glaube ich an das Gute. Ich glaube, dass Menschen existieren, die an das Gute glauben. Und sie arbeiten alle ganz auf einer Basis. Ich finde, das ist doch eigentlich nur ganz natürlich. Früher war es doch überhaupt nicht anders. Man muss einfach arbeiten und man muss sich dieser Welt, die eben da ist, und da muss man sich fügen. Da kann man nicht einfach so... raus aus diesem Ganzen. Ist doch alles sehr schön. Ja, das glaube ich schon. Das Leben ist es wert, geliebt zu werden, allein deswegen, weil es so viele Dinge birgt, die wir nicht einmal erahnen. Ich bin katholisch. Also es geht um den wachen Geist, der da also erkennt. Schau, Glauben ist wunderbar. Weil ich in der CSU eine echte Chance sehe. Ja, das glaube ich schon. Wir sind, möchte ich sagen, also bestimmt. Also ich für meine Person auf jeden Fall ein gläubiger Mensch. Die Erfolgsmöglichkeit ist zweifellos geboten. Glauben ist wunderbar. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es also ein höheres Wesen gibt. Erstens einmal so hat er irgendwie einen Sinn für, ja, von der Sexpapst Kolle, der hat natürlich da ziemlich viel mitgemacht. Also ich glaube, dass... Was ein Kardinal sagt, was ein Papst sagt. Und Gott hilft mir dabei auch. Ich finde das doch alles, ist doch in Ordnung. Man kann den Finger heben. Es geht weiter. Schau, Glauben ist wunderbar. Ich glaube, es geht weiter. Ja, das glaube ich schon. Weiter, schneller, mehr, noch mehr und mehr. Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube das natürlich wirklich. Ich glaube. Glauben ist wunderbar. Glauben ist wunderbar. Glauben ist wunderbar. Glauben ist wunderbar. Glauben ist wunderbar. Ein System im Sinne, dass es stimmt. Wenn ich selber einen Ruhepunkt habe, um den ich das Ganze aufbauen kann, dann ist das Ganze wirklich zentral und stimmt eigentlich auch in sich. Sofern man das natürlich nicht vergisst, entsprechend logisch durchzudenken und sich seine Konsequenz daraus zu ziehen. Bravo! Ja, zum sinnvollen Leben gehört meines Erachtens erstmal die Arbeit an sich selbst, damit man was zu sagen hat, dass man von innen raus stimmt und nicht zuletzt auch die rein mechanische bzw. körperliche Arbeit, wenn man sonst geistig tätig ist, um überhaupt einen geistigen, also einen Gedanken, den man hat, ausführen zu können. Bravo! Innerhalb eines Systems. Dazu gehört auch, dass ich mir über das System dann Gedanken gemacht habe. Wie ist das System? Bravo! Und wie kann ich mich selbst in das System einordnen und darin eben wirksam werden? Vernünftig? Bravo! Dazu gehört auch, dass ich beispielsweise meine Weltanschauung überprüfe und zu sehen versuche, ob da alles verwendbar ist, in dem Sinne, dass es stimmt und dass es auf mich bezogen auch stimmt. Bravo! Und ich finde, das ist die Aufgabe eines denkenden Menschen, dass er sich Dinge zuerst mal für sich selbst zurechtlegt, solange bis sie auf ihn bezogen zu stimmen scheinen. Und dann muss er wachsen. Und Allgemeingültigkeit erreichen für andere Leute. Bravo! Damit die überhaupt einen Grund haben, von ihm etwas anzunehmen. Nicht damit die in denselben Irrtum dann verfallen vielleicht, wie man selbst verfallen wäre, wenn man nicht groß genug ist, anderen Leuten etwas aufzwängen zu wollen. Bravo! Wer besser reden kann, überzeugt den anderen. Überzeugt ihn aber von falschen Sachen, die also in sich nicht stimmen. Diese Harmonie. Freiheitliche Demokratie, wo eben die Freiheit da ist, wo eben die Freiheit da ist, wo eben die Freiheit da ist. Ja, was unsere Freiheit unterstreicht, ist natürlich mit das, ich habe mich jetzt vor kurzem selbstständig gemacht und das kann also praktisch jeder, der die Voraussetzungen mitbringt. Die Erfolgsmöglichkeit ist zweifellos geboten. Das ist ganz einfach ein Gang, man gibt es im Gewerbeamt, man meldet das Gewerbe an, dem man also tätig sein möchte und es geht automatisch zur Handelskammer, Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer und dann zum Finanzamt, dann bekommt man also seine Bescheide und man kann dann beginnen. Das hängt also von jedem persönlich ab, was er aus dem, was er kann, was er daraus macht. Ich habe beispielsweise einen früheren Freund, der hat sich jetzt vor 7 Jahren, allerdings ist das schon her, selbstständig gemacht. Er hat also auch mehr oder weniger mit nichts angefangen, er hat von seinem Vater kleines Kapital bekommen. Nichts. Mehr oder weniger. Nichts. Alle Ehre, muss ich wirklich sagen. Gell. Aber er hat mehr oder weniger so nichts gehabt. Wie es geht, gell. Ich habe ja auch nicht viel Rente. Aber man muss sie halt immer einteilen, so gut es geht. Kleines Kapital. Kleines Kapital. Kleines Kapital. Es ist nicht zu viel, gell. Ich habe nur 275 Mark. Mehr oder weniger nichts. Es muss sich halt jetzt nach der Strecke decken, gell. Es muss jemand auf alle Fälle einen guten Schuss Optimismus haben. Weil sonst kommt er nie dazu, sonst hat er tausenderlei Bedenken. Alle Ehre, muss wirklich sagen. Gell. Hat auch mit einem Mann begonnen, hat heute, ich glaube, so an die 30 Leute und zwei eigene Werkstätten und also so sehr groß ins Geschäft eingestiegen, ist so zum Kapitalisten geworden, wenn man so schön sagt. Ist so zum Kapitalisten geworden. Und das möchte ich sagen, ist also doch etwas, was man betonen muss, dass das natürlich nicht in jeder Gesellschaftsstruktur und in jeder politischen Form möglich ist, dass hier ein junger Mensch hergeht und sagt, also ich möchte nicht mehr Arbeiter sein oder Arbeitnehmer sein. Alle Ehre, muss ich wirklich sagen. Gell. Ich bin auch wirklich ein Arbeiter. Alle Ehre, muss ich wirklich sagen. Gell. Ich bin auch wirklich ein Arbeiter. Bitte, man hat doch heutzutage die Möglichkeit, wenn man gut arbeitet, verdient man gut. Und wenn man dann noch das Glück hat, ist doch heute unsere Wirtschaft so, dass du in irgendeinem Branchenzweig, wenn du wirklich meinst, du verdienst zu wenig und die anderen verdienen zu wenig, dass du die Möglichkeit hast, dich selbstständig zu machen. Dass hier ein junger Mensch hergeht und sagt, also ich möchte nicht mehr Arbeiter sein oder Arbeitnehmer sein, sondern ich möchte mich selbstständig machen. Und es ist nicht durchaus erforderlich, dass man also hier eine immense Menge von Kapital hat. Ja, es ist nicht so viel. Ich habe nur 275 Mark. Und etwas Cleverness und etwas Mut kann man das auch mit kleineren Beträgen machen. Es sind auch bei uns die fähigen Leute sehr bevorzugt. Nur weil es gut ist. Das finde ich sehr richtig und sehr schön. Hier kann etwas nach oben schießen. Möglichst noch zu übersteigern direkt. Das finde ich wunderbar. Das finde ich herrlich. Es sind sehr viele Leute auf dem richtigen Weg. Und das muss ich sagen, das ist schon ein sehr großer Vorteil unserer Demokratie und unseres Systems. Freiheitliche Demokratie, wo eben die Freiheit da ist. Wo eben die Freiheit wo eben die Freiheit da ist. Das muss man schon unterstreichen. Ich bin auch wirklich ein Arbeiter. Ich möchte bloß ein Beispiel, bei uns zum Beispiel als Kraftfahrer, wenn wir jahrelang fahren und wir würden sagen, gut, unser Chef, der zahlt uns zwar gut, aber der verdient noch mehr als wir. Ja bitte, wir haben die Möglichkeit, dass wir sagen, gut, jetzt sparen wir unser Geld zusammen, jetzt machen wir unsere Unternehmerprüfung, kaufen unseren Lastwagen, vielleicht verdienen wir mehr. Es wird viel zu wenig beachtet bei dem ganzen Verdammung des Kapitalismus und so, dass eigentlich, wenn einmal einer drin ist, dann wird er bestimmt nichts dagegen haben, dass er Geld verdient, dass er Geld hat. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite sehen, finde ich, also die glauben, ausgebeutet zu werden, die sehen bloß das, was der Chef verdient. Ich bin auch wirklich ein Arbeiter. Aber das Risiko zum Beispiel, wie bei unserem Betrieb. Und wirklich die Verantwortung zu tragen dafür und die da wirklich, sagen wir es, der Kapitalist, wenn man einen Unternehmer her, der gut verdient und so, der gutes Unternehmen hat, die Verantwortung und die Sorgen und. Man muss auch ein relativ großes Risiko mit in Kauf nehmen. Man sagt Ja dazu und lernt leiden. Weil man da doch wirklich sagt, gut, die verdienen gut, aber die tragen das Risiko. Zum Beispiel bei uns ist es so, es kann jederzeit passieren, und du bist ja selber aus der Autobranche, ein Wagen geht kaputt, eine Mutter geht kaputt. Na gut, dann sind ja gleich 4.000 oder 5.000 Mark Reparaturen fällig. Es ist alles scheiße. Die Verantwortung und die Sorgen und. Dass man verzweifeln kann, geschieht doch wiederum im Rahmen der Ordnung. Ein Arbeiter zum Beispiel, der arbeitet seine 8 Stunden, geht in der Früh rein, geht am Abend raus, kassiert seinen Lohn. So was Faszinierendes. Völlig hat Verantwortung für seine Arbeit, aber sonst eigentlich kann am Abend ruhig schlafen. Sagen wir so, und Unternehmer. Es ist alles scheiße. Sagen wir so, und Unternehmer. Und das ist natürlich jetzt überhaupt der große Wurm. Sagen wir so, und Unternehmer. Man muss immer irgendwie befürchten, halt, dass irgendwas dazwischen kommt, das hat alles wieder versaut. Unternehmer, wenn der was aufbaut, dann muss der nebenbei, also von Freizeit ist da wahrscheinlich bestimmt nicht viel drin am Anfang. Das ist halt der große Unterschied. Und dieses Risiko eben muss eben der Arbeitgeber tragen. Und dadurch finde ich auch, warum sollte er da nicht mehr haben als wir mir? Es ist praktisch ein ständiges Bekommen und ein ständiges Geben. Der Arbeitgeber verdient so und so viel und der Arbeitnehmer kriegt bloß den und den Teil davon. Das ist ganz klar, das muss ja so sein. Harmonischen Töne. Was muss haft ist. Man muss positiv eingestellt sein. Bloß damit wir unser System beibehalten. Sie arbeiten alle ganz auf einer Basis. Gott sei Dank. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es also ein höheres Wesen gibt. Und das finde ich eben, dass das dann doch, dass man da nicht sagen will, gut, wir als Arbeiter, bitteschön, ich bin auch wirklich ein Arbeiter. Und vielleicht ist es unser eigenes Schuld, dass wir es nicht so mehr gebracht haben. Es sind auch bei uns die fähigen Leute sehr bevorzugt, weil die sich alles das zunutze machen können, was im Staat eben für die breite Masse nicht richtig liegt. Vielleicht ist unser eigenes Schritt. Ego die Absol. Und es ist nicht durchaus erforderlich, dass man also hier eine immense Menge von Kapital hat. Vielleicht ist unser eigenes Schritt. Ego die Absol. Etwas Cleveres und etwas Mut kann man das auch mit kleineren Beträgen machen. Vielleicht ist unser eigenes Schuld, dass wir es nicht so mehr gebracht haben. Dass wir vielleicht nicht irgendwie das Geschick gehabt haben. Die Erfolgsmöglichkeit ist zweifellos geboten. Vielleicht ist unser eigenes Schuld. Ego, die Absol. Es gibt etwas, was unantastbar ist. Und das sind eben Dinge, die, von denen man sagen muss, hier hört der Bereich des menschlichen Erfassens auf. Vielleicht ist unser eigenes Schuld. Dann setzt euch hin und betet ein Vaterunser. So geht in euch und dann wird also Gott, wird es mehr oder weniger dann wegwischen. Vater unser. Auf alle Fälle einen guten Schuss Optimismus haben, weil sonst kommt er nie dazu, sonst hat er tausenderlei Bedenken und trauert immer den Situationen nach, die er verpasst hat. So geht in euch und dann wird also Gott, wird es mehr oder weniger dann wegwischen. In der heutigen Situation ist es ja so, mit dem ganzen Wirtschaftswachstum ist ja verbunden eine laufende Geldentwertung. Das sind an sich die beiden grundlegenden Dinge, die man dabei berücksichtigen muss. Die Geldentwertung kann sich jemand zunutze machen, der zum frühestmöglichen Zeitpunkt die größtmöglichen Schulden macht. Wenn man das machen kann, das ist ja wunderbar. Was immer geschieht, macht dir keine Gedanken. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es also ein höheres Wesen gibt. Wir brauchen den Glauben. Auch derjenige sagt, er glaubt nichts, er braucht den Glauben. Weil die Schulden, je länger die Schulden also je länger der Zeitpunkt zurückliegt, wo man die Schulden gemacht hat, umso leichter kann man die wieder tilgen. So geht in euch und dann wird also Gott, wird es mehr oder weniger dann wegwischen. In der heutigen Situation ist es grundlegend verkehrt, sehr solide auf das loszugehen, was man will. Wir haben haben ja einen Wohlstand. Es ist so, wir spielen um Geld. Nicht nur mitmachen, sondern vielleicht noch besser machen. Sondern man muss auch ein relativ großes Risiko mit in Kauf nehmen, damit man auf dem Sektor überhaupt weiterkommt. Das Leben ist es wert, geliebt zu werden, allein deswegen, weil es so viele Dinge birgt, die wir nicht einmal erahnen. Es hat keinen Sinn, mit einem normalen Einkommen ersparen zu wollen, um sich dann irgendwas zu kaufen. Wir haben zueinander in unserer Gesellschaft ein Vertrauen. Ein Vertrauen von Mensch zu Mensch. Alle die Kreditinstitute. Man spürt irgendwie, es ist ein Zusammenhalt. Alle die Kreditinstitute. Es ist praktisch ein ständiges Bekommen und ein ständiges Geben. Alle die Kreditinstitute. So nimmt ihr meine Hände. So nimmt ihr meine Hände. So nimmt ihr meine Hände. Es sind sehr viele Leute auf dem richtigen Weg mit erheblichem Fremdgeldaufwand. So nimmt ihr meine Hände. So nimmt ihr meine Hände. So nimmt ihr meine Hände. Ja. Die Erkenntnis bringt uns einem Glück näher. Glück, absolut. Ich habe das Glück gehabt. Das ist ein Grundhaus, denkst du? Glück, absolut. Ich habe das Glück gehabt. Aus Dänemark. Glück, absolut. Ich habe das Glück gehabt, absolut. Die Erkenntnis. Bringt uns einem Glück näher. Die steigt eigentlich auch langsam an. Steigt bei Gipfel. Sehr viel friedliebende Menschen. Ich habe den Kriegsdienst verweigert, wirklich aus Überzeugung, und bin eben jetzt durch meine berufliche Situation mehr oder weniger hineingeschlittert, dass ich also bei einer Großfirma jetzt mitarbeite, zwar selbstständig, auf eigene Rechnung, aber wir arbeiten also hier für die Rüstung. Ich will ja gar nicht politisch werden. Wir setzen hier Geräte für die Bundeswehr in Stand. Und ich finde also... Ich will ja gar nicht politisch werden, aber... Natürlich ist es gegen meine Überzeugung eigentlich, im eigentlichsten Sinne. Eigentlich. Wir haben doch gar nichts gewusst, was da eigentlich vorgegangen ist. Eigentlich, im eigentlichsten Sinne. Aber auf der anderen Seite muss ich mir sagen, warum soll ich nicht auch an dem Geschäft teilnehmen? Denn das Geld, das hier verbraten wird und wirklich in enormen Mengen, das sind also schon astronomische Zahlen, so für einen kleinen Bürger normalerweise. Das irritiert mich, weil wir das nicht gewusst haben. Die müssen wir doch von unseren Steuergeldern alle wieder bezahlen. Und wenn wir das Geld schon bezahlen, so denke ich mir wenigstens, warum soll man dann von diesem Geld nicht auch ein bisschen was verdienen? Wir haben doch gar nichts gewusst, was da eigentlich vorgegangen ist. Wenn sich die jungen Leute sagen... Und die Jungen werfen aber das vor... Das ist ein Betrieb, die hier für Rüstung arbeiten. Und denkt man nur an Firmen, die also... Ich kenne viele, die in meinem frühen Betrieb gearbeitet haben, die jetzt auch Firmenarbeiten, die Panzer herstellen und Panzer ausrüsten. Die sind also auch gegen Bundeswehr und gegen jegliche Aggressionen sehr friedliebend, die Menschen, die also auch bei der Aktion für Kriegsdienstgegner sind und so weiter. Aber die denken sich da auch eigentlich gar nichts dabei, weil die alle sagen, weil wir das nicht gewusst haben. Das zählt in gewisser Weise nicht. Wenn wir Paar hier, die kleine Gruppe, sollten diese kleine Gruppe sich vielleicht auch zu Tausenden ausweiten. Wenn wir hier nicht mitarbeiten würden, dann würde es gar nichts ausmachen. Und die Jungen werfen aber das vor, wir sind schuld am Krieg. Und das irritiert mich, weil wir das nicht gewusst haben. Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd. Ich glaube nicht, dass sich der junge Mensch da ein Gewissen draus macht. Und ich glaube, wenn heute die jungen Leute, wenn wir wieder in der Lage wären, dann wären sie genauso hypnotisiert, als wie wir hypnotisiert worden sind. Dann finde ich also, wenn man hier das mit ins Spiel bringen möchte, dass hier sehr viele an der Rüstungsindustrie mitarbeiten, muss ich sagen, ist das also fast unumgänglich. Denn es arbeiten heute so viele Leute an der Industrie, an der Rüstungsindustrie mit, die es gar nicht wissen. Das ist also ein sehr hoher Prozentsatz, das ist erwiesen, der überhaupt nicht weiß, dass er für die Rüstung arbeitet. Und wir haben doch gar nichts gewusst, was da eigentlich vorgegangen ist. Diejenigen, die es dann wissen, warum sollen sich die daraus ein Gewissen machen? Und die Jungen werfen aber das. Das ist also meines Erachtens auch ein Faktor, den man genau ins Auge fassen muss, was eigentlich passieren würde, wenn unsere Bundeswehr jetzt wirklich nicht mehr existieren würde. Würden also doch ein ganz schöner Wirtschaftszweig würde zusammenbrechen. Und ich glaube, wenn heute die jungen Leute... Natürlich ist es gegen meine Überzeugung eigentlich im eigentlichsten Sinne. Die Ordnung. Rechts war noch ein Loch frei und da sind wir reingefahren. Weil ich in der CSU eine echte Chance sehe. Wenn ich anschauen, weiß nicht. Peter, was hast du für anschauen? Gar keine. Man will doch auch die Ordnung. Rechts war noch ein Loch frei und da sind wir reingefahren. Das ist Hierarchie. Ich selbst bin in einem Ortsverband einer politischen Partei. Ortsverband heißt also in dem Stadtteil, in dem ich wohne. Und ich bin dabei, hier etwas einfließen zu lassen, was die Leute zum Nachdenken zwingt. Ich komme vielleicht ein bisschen langsamer zum Kern, aber ich komme zum Kern. Hundertprozentig. Also es geht um den wachen Geist, der da also erkennt und abwehrt oder auch einsaugt, vielleicht auch sogar dankbar einsaugt. Man kann sagen, Gott sei Dank. Man will doch auch die Ordnung. Dass ein Bett da ist, dass ein Vorhang da ist, den man zuziehen kann. Nur dann stimmt es. Aber dann ist es eben fraglich. Ich komme vielleicht ein bisschen langsamer zum Kern, aber ich komme zum Kern. Hundertprozentig. Wenn man zeitlang ohne oberen Bahn oder wie man. Hat es jetzt unten nicht mehr gefallen? Weil ein System, das abgeschafft wird, eben nicht mehr da ist. Und ich erzähle das auch den anderen, das stimmt und die glauben mir das dann einfach. Und sofern man das natürlich nicht vergisst, entsprechend logisch durchzudenken und sich seine Konsequenz daraus zu ziehen. Die Hierarchie besteht halt. Die besteht halt darin, dass ein Tisch gemacht worden ist und ein Sofa, auf dem ich sitze. Da ist eine Hierarchie notwendig. Es muss einer da sein, der sagt, jetzt macht mal alle ein Sofa. 20 Leute machen ein Sofa und die anderen 30 machen einen Stuhl. Das ist Hierarchie. Ich habe bloß eine Hoffnung, und zwar, dass Gott mir dabei hilft. Das schafft doch ein zur Arbeit. Die Zahnbürstenfabrik, die auch eine Ordnung darstellt, zumindest eine Instanz davon, die schafft die Pulloverindustrie und so weiter. Das alles ist wiederum verankert in einer organisierten Industrie und somit Ordnung. Automatisch ist eine Ursache immer eine Berechtigung, um eine Wirkung zu erzielen. Ich komme vielleicht ein bisschen langsamer zum Kern, aber ich komme zum Kern. Hundertprozentig. Und ich bin dabei, hier etwas einfließen zu lassen, was die Leute zum Nachdenken zwingt. Ein abgeschafftes System ist nicht mehr da. Wenn Anarchisten alles kaputt machen, ist zuerst einmal die Frage, was bleibt übrig? Wenn nichts übrig bleibt, was hat man davon? Wenn was übrig bleibt, was bleibt über? Bravo! Oder, wenn nichts übrig bleibt, wie im ersten Fall, wollen Sie, dass nichts übrig bleibt? Oder wollen Sie Raum für etwas anderes machen? Man spricht vielerorts von einem Vakuum, das zuerst geschaffen werden muss, damit ein neues Bewusstsein da hineinfließen kann. Bravo! Ich kann also nicht hergehen und etwas Gewachsenes einfach umhauen, um meinen eigenen Geist da zu propagieren, wenn er nichts taugt. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal die Leute, die eben zu schnell etwas umhauen, eilfertig gehandelt haben, Bravo. Und danach nicht wissen, was los ist. Und dann zerstören sie sich selbst und die eigene Grundlage und danach werden sie formalistisch und versuchen, ihren eigenen Fehler zu rechtfertigen und bauen darauf ein Kartenhaus, das früher oder später kaputt gehen muss. Und die anderen Leute, die darauf gebaut haben oder drin wohnen, eben mit sich runterreißt. Ich finde das nicht gut. Bravo! Weil ein System, das abgeschafft wird, eben nicht mehr da ist. Aber man muss schon mittun. Natürlich, Sex lockt. Andererseits natürlich kommt dann die große Bremse. Aber man muss schon. Man muss schon mit dabei, sonst bist du verloren. Und da drängen sich die Probleme jetzt schon auf. Aber die ewige Frage, was ist richtig und was ist falsch? Perversitäten, das ist doch etwas scharf. Ja, weil man sagt, da ist doch irgendwie ein gewisses Ehrgefühl ist da. Also lieber länger zufrieden, sonst dann die Phasen zu kurz. Um damit wenigstens noch an ein Minimum von Lustgewinn zu kommen. Man möchte jetzt sagen, nicht der deutsche Mann, aber überhaupt. Ich selber hätte schon die Familie so im üblichen Stil. Er hat doch seine Befriedigung, weil das ist das Ausschlaggebende für einen Mann. Dann möchte ich aber schon wirklich mehr Ruhe haben. Wenn ich jetzt meinetwegen, würde ich sagen, nackt durch die Straßen laufe. Das war natürlich vielleicht zum Teil das Ehefrau nicht gerade ideal. Also ziehe ich mir was an. Natürlich, Sex lockt. Dann bin ich doch dementsprechend angezogen. Und das ist doch ganz natürlich und ganz menschlich. Ich bin da mit mir derartig im Widerstreit. Ich stehe auf dem Standpunkt, wenn ich als Frau. Als Frau wäre das nicht ideal. Sondern eben nur die Befriedigung. Dann möchte ich aber schon wirklich mal Ruhe haben. Aber man muss schon. Man muss schon mit dabei, sonst bist du verloren. Natürlich, Sex lockt. Das ist vom Wasser her bis zur Müllabfuhr. Heute vor 8 Tagen, da war ein Fernfahrer, also Franzose. Und er wollte unbedingt im Auto und ich bin mit ihm hierher gefahren. Und dann wollte er den Gummi runterreißen. Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Und wollte aussteigen. Dann hat er mir das Geld, also die Tasche genommen und hat mir das Geld raus. Dann bin ich aus dem Wagen raus. Und in dem gleichen Moment kommt der Funkstreife entgegen. Dann haben die gesagt, ja, was los ist. Dann habe ich es ihm gesagt. Dann hat er das Geld zum Fenster rausgeworfen. Dann sagt der Polizist, ja, so einfach. Hat er gesagt, geht das nicht, steigen Sie aus. Er sagt, was will sie denn? Sie hatte ihr Geld. Er sagt, es hat damit nichts zu tun. Sie könnten ja, da könnte jeder kommen und sagen, gib mir das Geld wieder. Und danach gibt es ihr wieder. Und dann ist er ausgestiegen. Und dann sagt der Polizist, ja, warum er mit mir eigentlich nicht einig geworden ist und warum er mir das Geld wieder genommen hat. Sagt er, ja, weil er eben ohne Schutz wollte und darauf bin ich nicht eingegangen. Dann hat der Polizist gesagt, der deutsche Mann, ja, hören Sie mal, wir sind hier in München und nicht bei Ihnen zu Hause. Also bei uns gibt es das nicht. Das finde ich sehr richtig und sehr schön. Dann hat der Polizist gesagt, der deutsche Mann, Wir sind keine, also unsere Mädchen sind keine Schweine. So was Faszinierendes. Sie arbeiten alle ganz auf einer Basis. Ganz sauber. Das ist vom Wasser her bis zum Müllabfuhr. Hat der Polizist gesagt. Der deutsche Mann. Wir sind keine, also unsere Mädchen sind keine Schweine. Wenn ich weiß, dass alles schön sauber ist. Ganz sauber. Dann ist für mich ein Wohlbehagen. Das ist vom Wasser her bis zum Müllabfuhr. Hat der Polizist gesagt. Der deutsche Mann. Wir sind keine, also unsere Mädchen sind keine Schweine. Ja, das ist ja wunderbar. Es ist gut, dass wir das haben. Und dass wir überhaupt diese ganze Müllabfuhr und dieses Sprengen, und das ist ja herrlich. Ganz sauber, dass man von innen raus stimmt. Dann sagt der Polizist, also wenn er sich nicht anständig aufhört, der hat natürlich gleich gepackt, hat er gesagt, gute Lust hätte er und würde den Bündel weich schlagen. Also eben der Polizist, den Mann, sagt er, und dann hat er gesagt, ja, jetzt kriegen wir 20 Mark von ihm. Die hat er dann bezahlt. Am Abend, da haben sie dann, die Mädchen haben dann den Fernfahrer geschlagen. Sie arbeiten alle ganz auf einer Basis. Das ist einfach ein Hochgenuss, wenn alles so schön am Tipferl ist. Das Recht, das hier Ordnung herausschreit. Das Recht, das hier Ordnung herausschreit. Ja, Grütze fixen. Dann gehören die meiner Meinung nach kategorisch, genauso mit Gegenmittel oder vielleicht sogar mit besseren Gegenmitteln eingeschichtet. Wie du mir, so ich dir. Oder sagen wir mal Gaskammer. Sagen wir mal, das war beim Hitler, da ist alle so zusammenscheißen immer und alle wegschwinden, die können alle weg. Ja, Maschinenpistole und dann in den. Oder Gaskammer. Ordnung. Gaskammer? Ja. Grütze fix. Gaskammer. Ordnung. Gaskammer? Ja. Grütze fix. Gaskammer. Ordnung. Gaskammer? Ja. Grütze fix. Gaskammer. Also Pistoleneinsatz finde ich gar nicht so schlecht. Wie du mir, so ich dir. Für wen ich da kämpfe, das ist ja wurscht. Das würde ich als junger Mann ganz gern machen. Die Bösewichter nachjagen. Da kannst du den reinhauen, gell? Dann klopfe ich doch die Mann auf den Kopf nach, das ist logisch. Hascher, Greifer, da fängt alle die Bösewichte ein. Das Recht, das hier Ordnung herausschreit. Sagen wir mal, das war beim Hitler, da ist Ordnung. Alle so zusammenscheißen immer und alle wegschwinden, die können alle weg. Ja, Maschinenpistole und dann in den. Oder Gaskammer. Ordnung. Gaskammer? Ja. Grütze fix. Gaskammer. Ordnung. Gaskammer? Ja. Grütze fix. Gaskammer. Ordnung. Gaskammer? Ja. Grütze fix. Gaskammer. Das Recht, das hier Ordnung herausschreit. Aber der ist Mensch geworden. Das war wahnsinnig mit der Polizei. Wir sind gestern an die Filmhochschule raufgefahren und da beim AFN in der Karlbachstraße ist rechts ein Halteverbot von 16 bis 19 Uhr und so weiter. Das muss ja Ordnung sein. Und das war also so aufzufassen, dass wir da rechts, obwohl viele Autos da gestanden sind, nicht parken konnten. Links war alles besetzt, da war zwar Park erlaubt, aber wir haben also keinen Parkplatz gefunden und mussten unbedingt in die Filmhochschule rein. Und rechts war noch ein Loch frei und da sind wir reingefahren und da ist gerade ein Polizist da gestanden. Jetzt haben wir nicht gewusst, ja, was sollen wir machen. Jetzt haben wir vorsichtshalber den Menschen gefragt und der hat uns gesagt, ja, sie können ohne weiteres da stehen bleiben, weil ich bin dafür nicht zuständig. Unsere ganzen Verkehrspolizisten sind nämlich wegen der Demonstration da eingesetzt. Ich finde, dass das ganz in Ordnung bei uns ist, dass sie wirklich die Zügel fest in der Hand haben. Und der hat uns gesagt, ich bin dafür nicht zuständig, wir haben keine Leute zum Aufschreiben. Wenn ich einer aufschreiben darf, dann müssen die ganze Reihe aufschreiben. Da kann ich aber nicht weg, weil wir die amerikanischen Sachen bewachen müssen. Ich finde schon, dass die Ordnung bei uns gut ist. Und zwar, dass die Ordnung dementsprechend streng angezogen ist. Und der hat uns gesagt, da kann ich aber nicht weg, weil wir die amerikanischen Sachen bewachen müssen. Es gibt politische Gruppen, die dagegen sind. Dann gehören die meiner Meinung nach kategorisch genauso mit Gegenmitteln oder vielleicht sogar mit besseren Gegenmitteln eingeschichtet. Und der hat uns gesagt, also ich bin da eingesetzt, ich kann Ihnen nicht aufschreiben. Sie können ruhig stehen bleiben. Wir haben den zweimal gefragt, ob das auch wirklich echt ist, ob das nicht irgendwie so ein Pferdefuß hinten dran ist. Und der hat uns ganz natürlich gesagt, dass er, bitteschön, ich kann nichts machen. Und das ist also sowieso wurscht, jetzt ist der Verkehr nicht mehr so stark. Wir haben das fast nicht glauben können. Da hat einer kürzlich, hat die kaufmännische Ausbildung. Wir haben gesagt, kommt der Haken noch. Und hat umgesammelt, und das war in Württemberg, das war jetzt erst kurz. Und das war also unwahrscheinlich. Das war jetzt erst kurz, sie nennen ihn den Hascher. Und der hat nur bereitwilligst Auskunft gegeben darüber, eben über seine Schwäche. Also sie nennen ihn den Hascher. Ein anderer darf vielleicht da dort stehen und so drohen damit, dass er immer Polizist ist. Greifer. Also sie nennen ihn den Hascher, den Greifer, den Greifer. Aber der ist Mensch geworden. Der fängt alle die Bösewichte ein, ist aber so nett zu ihnen. Und der macht es so großartig. Und der hat umgelernt auf Kriminal. Inspektor oder was er ist. Aber der ist Mensch geworden. Ist aber so nett zu ihnen und der macht es so großartig. Der hat es wirklich gut gemacht. Der fängt alle die Bösewichte ein. Also sie nennen ihn den Hascher, den Greifer, den Greifer. Aber der ist Mensch geworden und hat einfach gesagt, dass er so einen mütterlichen oder väterlichen Rat in dem Sinn hat er uns gegeben und hat gesagt, ich kann euch nichts machen. Bitte schön, steigt euch hin. Also das war wahnsinnig mit der Polizei. Die Polizei, die finde ich großartig. Das würde ich als junger Mann ganz gern machen, so die Bösewichter nachjagen. Was mir aber selbst als als Garant meiner Persönlichkeitsentfaltung vorkommt, ist doch, dass es Polizei gibt. Oder sonst was. Aber wenn dann, ja, dann die haben ja natürlich irgendwas für zum Beispiel Psychologie oder sowas interessieren. Und überhaupt so. Und ich habe es auch noch nie irgendwie, wie soll ich das sagen? Und überhaupt. Also ich finde das ganz natürlich. Dass überhaupt was geht. Das ist irgendwie eine Schau, oder? Man kann natürlich auch irgendwie in den englischen Garten oder sonst was gehen. Im Großen und Ganzen ist eigentlich nicht tragisch. Wenn du natürlich studierst oder was. Ich möchte bloß ein Beispiel, bei uns zum Beispiel. Oder so. Es ist eigentlich ziemlich egal, ob da jemand oben ohne hingeht oder sonst irgendwie. Aber eben, es ist irgendwie in München alles geboten. Okay. Du kannst ja irgendwie alles raus. Und solange es mir noch, so ein Song, aussehensmäßig leisten kann. Regelmäßig. Also nicht irgendwie unsauber oder was, aber gesichtsmäßig und so. So gut ist es, dass man verdienstmäßig reicht. Also rein geldmäßig. Wenn man dann irgendwie verreist. Urlaubmäßig. Meistens ist man irgendwie in Libyen oder wo drin. Also nicht irgendwie unsauber oder was. Oder irgendein Wurm oder sonst was. Aber wenn dann, ja, dann die haben ja natürlich irgendwas für zum Beispiel Psychologie oder sowas interessieren. Natürliche Berechtigung. Ich finde, Berechtigung muss sein. Automatisch ist eine Ursache immer eine Berechtigung, um eine Wirkung zu erzielen. Oder der Wille oder ein Wunsch ist eine Berechtigung, irgendetwas ins Rollen zu bringen. Und die Berechtigung ist gleichzeitig eben die Ursache, um etwas umzustoßen oder etwas anders zu machen. Oder etwas zu wollen. Bravo! Und beispielsweise mit dem Essen. Grundbedürfnisse jeglicher Art stellen eine Berechtigung dar, dass der Mensch nach ihren Gesetzen handelt. Wenn er das nicht täte, dann würde er sich selbst die Lebensfähigkeit nehmen. Bravo! Wenn er das will, ist der Wille, sich die Lebensfähigkeit zu nehmen, bereits wieder die Berechtigung dafür, dass er das Essen unterlässt. Also stirbt. Und man kann aus dem Kreis der Berechtigung kann man eigentlich nicht raus. Bravo! Man kann immer weiter ableiten und man wird immer sehen, das eine ist die Berechtigung zu dem anderen. Und das Ganze ist auf Ursache und Wirkung aufgebaut. Und das Kartenhaus fällt zusammen, wenn der Grund weggezogen wird. Bravo! Also ist auch wieder eine Ursache und Wirkung vorhanden. Die natürliche Berechtigung, glaube ich, ist die Grundvoraussetzung, von der man aber dann nicht alle Seitenzweige ableiten kann. Chitta 2000. Chitta 2000. Chitta 2000, gell? Ja. Vielleicht wäre es auch ich, die da selig wurde. Da-da-da-dam, dam, dam, da-da-da-dam. Wirklich frei, das endlich einmal ein Zentrum, wo was frei ist. Regelmäßig. So richtig ein Durcheinander ist, dass man kennt sich da überhaupt nicht aus. Also Schweinsbrand und Gnödel sind also mehr oder weniger die Ruhepunkte. Diese harmonischen Töne. Da singt halt unser Sänger die normalen Lieder. Bitte Lichteffekte. Überhaupt Suppen. Schockfarben und ja. So, also ganz bunt. Aber es schmeckt halt. Ne? Regelmäßig. Frauentürme, Hofbräuhaus. Oder Hofbräuhaus zuerst und dann Frauentürme. Vielleicht wäre es auch ich, die da selig wurde. Salvator. Regelmäßig. Märzenbier. Regelmäßig. Und die Bänden, die da spielen, oder auch der Tischjockey. Dann Maibock. Regelmäßig. Da muss man dann auch viel trinken, weil es natürlich sonst nichts zum Schwitzen gibt. Eine hellblaue Stimmung, die ja irgendwie eine, sagen wir mal, einen Horizont eröffnet. Da hängen so ganz wirr durcheinander die Kleider und die Schmuckstände und alles so, was es gibt. Balkanesischen, mediterranen Weichheit von Föhn in der leichten Luft. Selig. Da-da-dam, bam, bam, da-da-da-dam. Möglichst noch zu übersteigern direkt. Irgendwie unverbindlich. Das freut mich so unwahrscheinlich. Wenn ich mir wirklich ein Kotel leisten kann, kaufe ich mir ein Kotel, das kostet vielleicht 95 Pfennig, 75. Oder mehr Leber, billige Leber. Regelmäßig. Ganz heiße Musik. Ländlerisch. Vielleicht wäre es auch ich, die da selig wurde. Ich gehe am liebsten in den Supermarkt. Ein Supermarkt gehen wir lieber. Ich bin in München geboren und ich möchte auch in München bleiben. Es ist ein Tisch da, es ist ein Aschenbecher da. Wir sitzen auf Stühlen und sind relativ kultiviert, stimmt nicht. Rundherum eingekreist von lauter Boutiquen. Die ganzen Starkbierfeste, die also über den ganzen Sommer drüber wegkommen. Die ganzen Tanzcafés. Leberkäse. Ja, ich kaufe mir da manchmal so Büchsenfleisch, gell? Und da kann ich auf 2 Tage leben davon, gell? Wir haben unser Geld, wir haben unsere Arbeit, wir haben unser Essen, wir haben unser auch Theater haben wir. Und da haben die Jugend hat doch wirklich alles, was sie will. Zur anständigen Portion. Die Nähe der Alpen, die oberbayerischen Seen. Wir haben ja schon Zeiten gehabt, dass wir um die gleiche Zeit 3 Krimi oder wie du gesagt hast, 3 interessante Sendungen gleichzeitig gehabt haben. Und Schweinschnitzel, Schweinskotelett. Also Tischtennisplatten sind da und so Apparate zum Spielen kicken. Es muss sich halt jetzt nach der Strecke decken, gell? Das ist da also nach dem Männerzirkel. Vielleicht wäre es auch ich, die da selig wurde. Regelmäßig. Das waren ja für Frauen Sondervorstellungen. Schweinshaxen. Die modernen Sachen, also die supermodernen Sachen. Da-da-dam, dam, dam, da-da-da-dam. Also eine Stadt des Optimismus. Das sind meine Besucherrekorde. Mama und der Papa, die haben das und jenes an Ratschlägen mitgegeben. Sie wollen ja alle nur das Gleiche. Sie wollen so leben, wie sie können gar nicht anders. Weil die Biergarten das an sich so haben, dass eigentlich auch wenn es schlecht wieder ist, aber nur in den Münchner weiterleben. Und hier werden die Klassen etwas gemischt. Ja? Und da hinten wird angezapft. Das schaukelt sich vielleicht langsamer auf. Irgendwie unverbindlich. Wir haben ja einen Wohlstand. Vielleicht wäre es auch ich, die da selig wurde. Noch geht's natürlich auch auf Hopsa. Okay. Wenn ich jetzt meine Tränen. Nackt durch die Straßen laufe. Natürlich sechs lockt. Da-da-dam, dam, dam, da-da-da-dam. Möglichst noch zu übersteigern direkt. Und es ist ja seitdem in den Kinos wesentlich mehr erlaubt. Das freut mich so unwahrscheinlich. Aber sowas war wahrscheinlich nur also über Station Kohle zum Erreichen. Und dann muss er wachsen und Allgemeingültigkeit erreichen. Vielleicht wäre es auch ich, die da selig wurde. Wir haben ja einen Wohnstaat. Also Biergarten ist doch eigentlich ein richtiger Volksverteiler. Da werden also verschiedene Sachen doch verteilt. Erstens werden Leute verteilt auf die verschiedenen Biergärten und zweitens wird das Bier verteilt unter die verschiedenen Leute. Es ist also doch eine höchst löbliche Wechselbeziehung da, weil was verteilt ist, das ist der Angelpunkt. Also um das Verteilen dreht sich alles. So sind also die Leute vom Bier und das Bier von den Leuten abhängig. Wo du bloß so immer nach vorn und hinten sich bewegst, also wo man gar keine irgendwelche Bewegungen praktisch mehr vollführt, sondern bloß noch zurück vor. Das bleibt mir so unwahrscheinlich. Und darum gefällt es uns in München halt gar so gut, weil der weißblaue Himmel drüber lacht. Balkanesische, mediterranen Weichheit von Föhn, einer leichten Luft. Das singt halt unser Sänger, die normalen Lieder. Eine hellblaue Stimmung, die ja irgendwie eine sagen wir mal, einen Horizont eröffnet. Diesen berühmten, noch nicht ausgefüllten Gehirnzellen, also diesen weißen Stellen in unserem Hirn. Vielleicht wäre es auch ich, die da selig wurde. Sie arbeiten alle ganz auf einer Basis. Ich danke unseren Herrgott. Dass das ja alles ein Haufen ist, der eine Berechtigung hat. Gott sei Dank. Man weiß, da ist man zu Hause. Innerhalb eines Systems. Dazu gehört auch, dass ich mir über das System dann Gedanken gemacht habe. Gott sei Dank. Wie ist das System und wie kann ich mich selbst in das System einordnen und darin eben wirksam werden? Das ewig bleibende, gleichbleibende, das Gleichmaß. Ich danke unseren Herrn. Das muss, damit wir unser System beibehalten. Das Normale. Weil ein System, das abgeschafft wird, eben nicht mehr da ist. Wir haben ja einen Wohlstand. Gott sei Dank. Wenn er normal sich entwickelt, dann gibt es wahrscheinlich nichts anderes, als sich dem anzupassen, was hier allgemein eben geboten ist. Rechts war noch ein Loch frei und das haben wir reingefahren. Ich verhalte mich so, wie ich es muss. Ich danke unseren Herrgott. Wir arbeiten alle ganz auf einer Basis. Gott sei Dank. Zum Schluss. Gott sei Dank. Zum Schluss. Ich danke unseren Herrgott. Zum Schluss. Gott sei Dank. Preislied von Paul Würr mit vom Autor gesammelten Originalstimmen. Ton und Technik Erhard Klimt und Gertrud Widersatz. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski. Komposition Enno Dugend. Realisation Paul Würr. Produktion Bayerischer Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk 1971. Und wenn Sie neugierig auf noch andere Produktionen von Paul Würr geworden sind, den zweiten Teil seiner Originaltontrilogie mit dem Titel Verirrhaus können Sie im Hörspielpool abrufen. Und den finden Sie unter bayern2.de. Close your eyes tightly. It will rain. It will rain. And after having what she described as her most thrilling experience, she climbed down from the tree next day a queen. Jeder Mensch hat eine Stimme. Sie kann laut, leise, angenehm oder unangenehm sein. Man kann sie beschreiben, man kann sich von ihr verzaubern lassen, man kann sich an ihr stören. Stimme ist individuell unterschiedlich und Stimme ist, wird sie nicht gerade aufgezeichnet, flüchtig. Das alles gilt für die Stimmen lebender Menschen. Was aber ist mit den Stimmen der Toten? Was ist mit den Stimmen der Dinge? Was passiert, wenn Stimme in Schrift übersetzt wird? Und was, wenn diese Schrift wieder hörbar gemacht wird? Welche Rolle spielt die innere Stimme bei diesem Dekodierungsprozess? Und wie lässt sich der Kontext von Vergangenheit beim Leseprozess mitdenken? Fragen, mit denen wir uns im heutigen Artmix-Gespräch beschäftigen. Gast zu diesem Thema ist die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel. Sie ist Direktorin des Zentrums für Literaturforschung Berlin und hat 2002 gemeinsam mit Friedrich Kittler und Thomas Machow den Band »Zwischen Rauschen und Offenbarung – zur Kultur- und Mediengeschichte der Stimme« herausgegeben. Im ersten Teil des Artmix-Gesprächs erklärt Sigrid Weigel unter anderem, wie sie selbst zu dem Thema Stimme kam und welche Rolle der Philosoph Jacques Derrida bei der kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema spielt. Geführt hat das Gespräch Norbert Lang und seine erste Frage an Sigrid Weigel war, ob sie mit ihrer Publikation von 2002 damals Neuland betreten hat. Damals schon, inzwischen ist die Stimme eins der wichtigsten Themen in der Kulturwissenschaft geworden. Damals war das der Versuch, die verstreuten Forschungen dazu und die Kollegen, die sich dafür interessieren, zusammenzubringen. Das geht zurück auf eine Tagung, die ich damals am Einstein-Forum organisiert habe, als ich nach Berlin kam, um das für 2 Jahre vorübergehend zu leiten. Und die Ursache dafür, dass die Stimme etwas in den Hintergrund geraten war, war sicherlich, dass in den Medien und Kulturwissenschaften durch Derridas Grammatologie man sozusagen die Auseinandersetzung mit der Schrift und den Aufschreibesystemen favorisiert hat. Und auch im Umfeld von Kittler und Machow in Berlin mit der Gründung des Helmholtz-Zentrums Bildschriftzahl fehlte ja die Stimme. Und ich habe die beiden Kollegen damals angesprochen, ob sie nicht Interesse daran hätten. Beide waren sofort begeistert, weil sie natürlich sich auch immer schon mit der Stimme beschäftigt hatten. Aber das als wirkliches kulturwissenschaftliches Thema war es eigentlich nicht profiliert. Und aus welchem Grund haben Sie als Literaturwissenschaftlerin in erster Linie sich mit der Stimme auseinandergesetzt? Schließlich ist es ja doch erstmal ein weiter entferntes Feld, könnte man vielleicht sagen. Denn in erster Linie beschäftigen Sie sich ja als Literaturwissenschaftlerin normalerweise, da gehe ich jetzt mal davon aus, eher mit Texten, also eben nicht mit dieser ephemeren Stimme, die man so schwer fassen kann. Ja, also ich verstehe mich schon als Kulturwissenschaftlerin, okay. Komme natürlich von der Literatur. Das Zentrum, das ich leite, habe ich auch vor langer, langer Zeit umbenannt in Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Das spiegelt auch eine Tendenz in der Literaturwissenschaft wider, die sozusagen eine Erweiterung darstellt und nicht mehr nur reine Textwissenschaft ist. Bei mir hat das in den 90er Jahren vielfältige Gründe gehabt. Einerseits die Beschäftigung mit der Gedächtnisforschung. Oder überhaupt mit dem Phänomen der Erinnerung und des Gedächtnisses, sowohl in der Nachgeschichte des Holocaust als auch allgemeiner. Und da stößt man natürlich sehr schnell auf die Stimmen der Vorfahren, auf die innere Stimme, auf vielfältige Stimmen. Und es gibt von Stephen Greenblatt, der ja auch einer der wichtigen Mitbegründer der Kulturwissenschaft ist, eine sehr schöne Überlegung, wo er sagt, wir als Literaturwissenschaftler sind eigentlich bestallte Schamanen, denn wir beschäftigen uns mit der Stimme der Toten. Also eigentlich geht es darum, ja, wenn man liest und sich mit Texten beschäftigt aus früheren Zeiten, von früheren Generationen, auch darum, deren Stimme wieder zu vergegenwärtigen, wieder hörbar zu machen. Also die Literatur ist natürlich immer beschäftigt damit, dass Stimmen auch aufgezeichnet sind und man sie wieder belebt. Und das hat etwas mit dem Nachleben von Stimmen zu tun. Und das führt einen sofort in ein weites Feld. Außerdem beschäftigen sich sehr viele Autoren auch mit diesem Phänomen. Und ich bin besonders bei Heinrich Heine auf sehr faszinierende Stellen gestoßen, wo er sich mit Stimmen auseinandersetzt. Also es gibt zum Beispiel in seinen Reisebildern die Reise von München nach Genua. Da fährt er direkt nach Marengo und sagt, ich liebe Schlachtfelder, was einen ja erstmal irritiert. Und dann reflektiert er über die dort herumstreunenden Stimmen der Toten. Und es ist eine Auseinandersetzung mit dem Tod des Einzelnen und der Weltgeschichte. Und die Stimmen der Toten springen einen auf den Schlachtfeldern wie streunende Hunde an. Solche Stellen gibt's bei ihm viel. Oder es gibt diese ganz wunderbare Erzählung Florentinische Nächte, die handelt von einer Frau, einer Tänzerin, die immer ganz merkwürdige Gebärden macht, Gebärden, Gesten, Tanzgebärden, die der Ich-Erzähler versucht zu entziffern, der, wie er sagt, sonst die Signaturen des Lebens zu entziffern versteht, aber ihren Tanz nicht versteht. Schließlich zum Schluss kommt heraus, dass sie eine sogenannte Totgeborene ist. Das heißt, ihre Mutter war scheintot begraben und Totengräber haben dann entdeckt, dass sie gar nicht tot war und sozusagen ihr Kind noch geboren hat. Und das ist natürlich eine Mythe, die sehr viel Ähnlichkeiten hat mit den Theorien zum Trauma, die wir vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust aus der Psychoanalyse kennen. Dieses Umgehen mit dem nicht genauen Wissen über die Vorfahren und über das, was die erlebt haben, sozusagen das Nachleben des Unbewussten unserer vorausgegangenen Generation. Und dabei in solchen Zusammenhängen spielt eigentlich die Stimme immer eine zentrale Rolle. Und in gewisser Weise ist also die Stimme auch ein Erinnerungsmedium. In welcher Form auch immer. Und dieses Wechseln der Stimme zwischen lautlos, aufgezeichnet und dann wieder aktualisiert, dadurch, dass ein Körper die Stimme zu Gehör bringt, das ist eigentlich das Faszinierende an der Stimme. Wir haben jetzt eigentlich einen ersten Blick auf die Rolle der Stimme in den Künsten geworfen, ihre Rolle als Medium des Nachlebens, könnte man vielleicht erstmal allgemein sagen. Jetzt haben Sie vorhin schon erwähnt, dass es eigentlich zunächst mal in den Kulturwissenschaften des 20. Jahrhunderts eine eher ablehnende Haltung gab. Sie haben den Namen Jacques Derrida, den französischen Philosophen, erwähnt. Was für eine Haltung war das? Woraus begründete sich diese ablehnende Haltung gegen die Stimme? Derridas Grammatologie, im Übrigen ein sehr schönes Buch, wie ich finde, hat sich vor allen Dingen beschäftigt mit der Spur und der Schrift. Und seine Grammatologie ist im Grunde genommen eine Kritik an der modernen Linguistik. Sei Saussure, und dafür steht aber nur der Name Saussure sozusagen stellvertretend, mit der modernen Linguistik ist eine Vorstellung von Zeichen und Sprache etabliert worden, in der die Sprache und damit auch die Stimme gleichsam nur Instrument ist für eine Bedeutung und einen Inhalt, der vorgegeben ist, der schon vorhanden ist. Und diese Instrumentalisierung der Stimme hat bei Derrida zu einer Kritik an dem, wie er sagt, Phonologozentrismus geführt, also an der Vorstellung, dass die gesprochene Sprache gleichsam die Wahrheit spricht und dass in der Präsenz des gesprochenen Wortes die Wahrheit verkörpert ist und die Schrift lediglich ein Instrumentarium ist, um diese gesprochene Sprache der Wahrheit niederzuschreiben. Also jetzt sehr kurz zusammengefasst, dagegen richtet sich seine Grammatologie und seine Grammatologie ist sozusagen eine erweiterte Bedeutungstheorie, die davon ausgeht, dass die Spur der Differenz, also das Umgehen mit den Differenzen von Bedeutung in unterschiedlichen Materialien, ob es jetzt Malerei oder Buchstaben oder Schrift oder Eingeritztes ist, dass dadurch Bedeutung entsteht. Also es gilt die Spur vor dem seienden Zeichen oder Bild oder was auch immer zu denken. Aber im Schatten dieser Aufwertung der Schrift ist sozusagen über 10 Jahre mindestens, wenn nicht noch länger, diese These vom Logophonozentrismus immer wieder favorisiert worden und damit ist die Stimme abgewertet worden. Das stimmt aber natürlich vor allen Dingen für die Zeit der Dekonstruktion, als die Dekonstruktion und der Poststrukturalismus dominant waren, während in der Nachkriegszeit und in den Jahren davor die Stimme durchaus eine wichtige Rolle hatte, wenn auch nicht theoretisch reflektiert, aber in vielen philosophischen Texten, die sich mit der Nachgeschichte des Holocaust auseinandersetzen, ist die Stimme geradezu eine Pathosformel für die Toten im Grunde genommen, für die Stimme der Toten. Okay, also ich versuche mal eine kleine Wiederholung. Also Ausgangspunkt für Derrida ist zunächst eine Art Analyse der Unterschiede zwischen Stimme und Schrift. Eigentlich zwischen Sprache und Schrift, er von der gesprochenen Sprache ausgeht. Okay, und er sagt auch, dass in den westlichen Traditionen die Stimme im Vergleich zur geschriebenen Schrift als das ursprünglichere und essentiellere angesehen wurde. Ja, und die ja. Schrift bleibt eben, der Grund dafür ist unter anderem, weil die Schrift nicht zwangsläufig beim Schreibenden bleibt, also weil sie ihn verlässt. Und man kann die Intention des Gesagten vielleicht weniger deutlich herauslesen, was er wahrscheinlich positiv deutet. Ja, die Schrift ist natürlich immer entzifferbar. Mhm. Das wissen wir alle aus der Lese- und Lektüre-Theorie, dass gelesene Texte in sehr vielfältiger Weise gelesen und gedeutet werden können. Und die Präsenz des Sprechers im Moment des Sprechens, die dann in der modernen Linguistik eben sozusagen nochmal fixiert wird, das ist eigentlich das Problem, auf das er zu Recht hingewiesen hat. Was er dabei vergessen hat, ist, dass das natürlich eine sowohl mythische, kulturelle als auch religionsgeschichtliche Spur hat, diese Verbindung von Wahrsagen und Stimme, die ja hochinteressant ist, weil sie zu tun hat mit Vorstellungen von Offenbarung, Orakeln, Prophetie und so weiter. Das wird bei ihm gar nicht genauer angeschaut, sondern alles zusammenfassend in dem Satz kritisiert, dass eben die Vorstellung davon, dass Präsenz und Wahrheit an die Stimme gebunden ist, theologisch sei. Okay, also das verbindet sich für mich jetzt auch einfach mit dieser Debatte, die ausgehend unter anderem von Walter Ong geführt wurde, in der man eben zwischen oralen Kulturen und Schriftkulturen unterschieden hat und auch gesagt hat, dass eben die oralen Kulturen eigentlich vorher kamen oder vorher da waren. Aber vor diesem Hintergrund würde man doch eigentlich viel eher zu dem Ergebnis kommen, zumindest jetzt mal vorwissenschaftlich gedacht, dass im westlichen Denken das Schriftzeichen ja eigentlich favorisiert werden sollte. Also als Begründung der Wissenschaft, man denke an Gutenberg und so weiter. Also dass Sinn und Sein nicht unbedingt der Stimme nahe sind, sondern eigentlich eher der Schrift. Also wie ist es eigentlich zu verstehen, dass er auf so ein anderes Ergebnis kam? Ich glaube, das Problem da drin ist, wenn man überhaupt gegeneinander stellt, Stimme und Schrift, dass man dann in eine Opposition gerät, die historisch, weder historisch noch theoretisch haltbar ist. Natürlich kann man Kulturen danach unterscheiden, ob sie mündlich ihre Traditionen überliefern oder schriftlich. Und die Geschichte der schriftlichen Überlieferung ist natürlich auch gebunden an bestimmte Kulturtechniken und Aufzeichnungssysteme. Aber wir wissen auch, dass viele Kulturen, die ihre Überlieferungen mündlich überliefert haben, dennoch aufgezeichnet haben. Zum Teil auf Stein, zum Teil eingeritzt. Also denken wir an die Ägypter, die ein hochentwickeltes Buchhaltungssystem hatten durch eingeritzte Zeichen und so weiter. Dennoch gab es natürlich auch mündliche Überlieferungen. Das ist aber nur sozusagen die Entgegensetzung von mündlicher und schriftlicher Überlieferung, greift noch gar nicht die ganze Dialektik von Stimme und Schrift, aha, die ja immer zusammenwirken, weil die Stimme als materialisierte, als verkörperte ja etwas Ephemeres ist. Die Stimme ist ja immer nur im Moment da, indem sie spricht, singt, schreit oder was auch immer. Während die Schrift ja ein Aufzeichnungsmedium darstellt. Aber dieses Aufzeichnungsmedium bleibt ja sozusagen auf dem Papier oder im Buch, wenn es nicht wieder von einer Stimme vergegenwärtigt wird und verkörpert wird. Und dieses Hin und Her zwischen Körper und überdauernden Aufzeichnungssystem. Das ist ja eigentlich das Interessante an unserer Kultur. Also das heißt aber auch, also darüber hatte ich mir jetzt nämlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht, wie das denn genauer ist beim Lesen. Sie würden auch sagen, dass bei jedem Lesevorgang tatsächlich auch wirklich immer die menschliche Stimme als ephemeres Präsenzmedium wirklich auch immer vorhanden sein muss. Also dass wir die Stimme brauchen, um lesen zu können? Das ist kulturell tatsächlich unterschiedlich. Aha. Also es gibt eine sehr schöne Untersuchung von einem skandinavischen Literaturwissenschaftler, der herausgearbeitet hat, dass so wie wir lesen, also dass wir gleichsam beim Lesen eine innere Stimme hören, die Worte mit quasi mitsprechen, aber lautlos, dass das eine Tradition ist, die aus der griechischen Antike kommt. Und wenn wir schnell lesen, verzichten wir ja darauf. Und ich finde das immer interessant, wenn man jedes Wort innerlich mitliest, ist das ja für uns ein sehr viel intensiveres Lesen. Jetzt habe ich in der Auseinandersetzung mit einer aus Japan kommenden Schriftstellerin, Yoko Tawada, eine frühere Schülerin von mir, jetzt bekannte Schriftstellerin und Freundin, mit der ich viel über solche Dinge spreche, gelernt, dass sie ganz anders lesen gelernt hat, weil durch diese bildlichen Schriftzeichen aus der altchinesischen Schrift, die ja in der japanischen Aufzeichnung eine große Rolle spielen, eben ganz anders lesen gelernt hat, nämlich viel visueller und viel bildlicher. Also ist es eine spezifisch westliche Tradition und um diese Geschichte ging es Derrida eigentlich, diese Bindung des Sinns an eine Stimme. Sie hatten jetzt vorhin eine Verbindung zwischen der Stimme, dem Zeichen und der Theologie angesprochen, mehr oder weniger. Was für eine Verbindung besteht da nach Derrida, also zwischen Stimme als Zeichen des Zeichens und eben dem Ursprung des Zeichens in der Theologie? Ich glaube, dass darüber Derrida wirklich zu wenig nachgedacht hat und zur Zeit jedenfalls, als er die Grammatologie geschrieben hat. Aber wenn wir zurückgehen auf die biblische Erzählung, dann ist ja die Urszene der Offenbarung eine Übertragung der göttlichen Stimme in die Schrift. Das heißt, Gott diktiert. Also die Gesetzestafeln. Ja, Gott diktiert Moses die Gesetze und befiehlt ihm, sie aufzuzeichnen und dem Volk zu verkünden. Das ist eine sehr prägnante Urszene. Oder wie Benjamin sehr schön die Genesis theoretisch gelesen hat, sozusagen auch als Allegorie der Entstehung von Sprache. Die Schöpfung aus dem Worte heißt, Gott schöpft die Schöpfung, also die Welt, die Landschaft, die Menschen, die Tiere und so weiter und übergibt den Menschen die Aufgabe, die Natur und die Dinge und die Tiere zu benennen. Und Benjamin beschreibt das so, dass diese Benennung kein souveräner, autonomer Akt sei, sondern eine Übersetzung der Sprache der Dinge in die Sprache der Menschen. Also der stummen Sprache der Dinge in die Sprache der Menschen, sodass der Moment der Benennung, des Namengebens so etwas ist wie ein Moment der Artikulation und der Bewusstwerdung von Bedeutungen, die in der Natur schlummern. Und das ist eine Vorstellung, die über Jahrhunderte in dieser Vorstellung von der Lesbarkeit der Natur eine wichtige Rolle gespielt hat. Also die mittelalterliche und frühneuzeitliche Philosophie geht davon aus, dass die Bedeutung in den Dingen schlummern und dass wir sozusagen diese Bedeutung entziffern und in Worte fassen und damit nicht ihnen einfach einen Sinn geben, sondern einen vorgegebenen Sinn oder bereits, sagen wir mal, modernen latenten Sinn manifest machen. Und erst in der Aufklärung oder im Laufe der Aufklärungsgeschichte hat sich sozusagen dann die Vorstellung mit der modernen Wissenschaftsgeschichte die Vorstellung etabliert, dass die Sinngebung ein autonomer menschlicher Akt sei. Insofern ist also der lange Weg von der Offenbarung bis zur Vorstellung des modernen Zeichens als einer konventionellen oder, wie die Linguistik sagt, arbiträren Geschichte, das heißt willkürlich. Nicht? Der Mensch benennt die Dinge willkürlich. Das ist ein langer Weg der Zivilisationsgeschichte, der eben auch als Säkularisierung beschrieben werden könnte. Das erinnert mich an ein Zitat, das wir hier in einem anderen Atmix-Gespräch mit Hartmut Böhme benannt hatten, und zwar von dem, Mystiker, könnte man sagen, Jakob Böhme. Er hat eben gesagt, jedes Ding hat einen Mund. Also das könnte man das so verstehen, dass es tatsächlich auch um eine Selbstbenennung dieser Dinge gehen würde in diesem Fall. Also Paracelsus ist auch einer der interessanten Autoren dafür, der genau beschrieben hat, wie sozusagen und das hat Foucault in seinem Buch Die Ordnung der Dinge sehr schön entwickelt, wie sozusagen in der Natur eine Schrift schlummert und eben eine andere Schrift als die moderne Linguistik annimmt, eine Schrift der Ähnlichkeit. Also die Vorstellung, dass die Worte und die Bedeutung, die Sinngebung eben zu den Dingen ähnlich ist, ist ja eine sehr mystische Vorstellung, die aber einige Elemente natürlich enthält, die richtig sind und die auch in unserer heutigen Sprache noch präsent sind. Balance, repetition, composition, mirrors. Most of all, the world is a place where parts of holes are described within an overarching paradigm of clarity, accuracy, the context of which makes possible an underlying sense of the way it all fits together, despite our collective tendency not to conceive of it as such. But then again, the world without end is a place where souls are combined, but with an overbearing feeling of disparity, disorderliness. To ignore it is impossible without getting oneself in all kinds of trouble, despite one's best intentions not to get entangled with it so much. Meanwhile, the statues are bleeding green, and others are saying much better than we ever could, as the quiet becomes suddenly verbose, and the hell is heralding the size of nickels, and the street corners are gnashing together like the gears inside of the head of some omniscient engineer. Downward flows the garnered wisdom that has never died. Possibilities, contingencies, but with ever-increasing faith, we decided to go ahead and just ignore them, despite tremendous pressure to capitulate and fade. So instead, we went ahead to fabricate a catalog of unstable elements, modicums and particles with non-zero total strangeness for brief moments, which amount to nothing more than tiny fragments of a finger's cell. Meanwhile, we're furiously seeing green. the sound of its wellspring. And our heads are approaching a density reminiscent of the infinite connectivity of the center of the sun. And therein lies the garnered wisdom that has never died. Jedes gesprochene Wort trägt eine Bedeutung. Immer. Es kann nicht nicht bedeuten. Wie aber sieht es mit den nichtsprachlichen Äußerungen aus? Mit dem Luftholen vor dem oder dem Räuspern nach einem Satz? Mit dem Kichern einer alten Frau und dem Brabbeln eines Kindes? Ist Nonsens streng genommen eigentlich möglich? Was außer Sinn kann Stimme noch transportieren? Im zweiten Teil des Atmix-Gesprächs heute mit der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel geht es unter anderem um das breite Spektrum stimmlicher Äußerungen und um die Frage, wie viel Pathos und historischer Kontext in der Stimme von Maria Callas mitschwingt. Geführt hat das Gespräch Norbert Lang. Jetzt könnte man unser bisheriges Gespräch sehr, sehr verkürzt ausgedrückt, vielleicht noch als um eine Dichotomie kreisend verstehen. Also entweder geht es um eine Stimme, die dem Logos, dem Sinn nah ist, oder eben eher, sage ich jetzt mal, der Materialhaftigkeit der Stimme, vielleicht als eine Art ja, Präsenzmedium mehr. Das ist doch sicherlich nicht unbedingt ein Entweder-Oder, sondern wahrscheinlich eher ein Sowohl-als-Auch, oder? Dieses Verhältnis zwischen der Materialhaftigkeit der Stimme, ihrer Sinnlichkeit und ihrer Sinnhaftigkeit. Ja, mich interessiert ja noch mehr auch diese Spannung in der Stimme zwischen. Also die Stimme kann ja sehr viel. Sie kann, also sie ist aufgespannt zwischen dem, sagen wir mal, beruhigenden Summen der Mutter und dem Kriegsgeschrei. Zwischen der Klage der Kreatur, dem Weinen und dem Operngesang. Diese ganze Spannbreite, die sich in der Materialität der Stimme als Möglichkeit eröffnet, ist ja sozusagen anthropologisch eigentlich eine Grundvoraussetzung. Und in diesem weiten Bogen gibt es einen bestimmten Bereich, der zu tun hat mit der artikulierten Stimme und mit der Stimme, die auch Sinnträger ist. Das ist aber ein, sagen wir mal, ein Ausschnitt aus diesem großen Bogen. Und nur in diesem Bereich gilt eigentlich der Gegensatz von Stimme als Logos und Stimme als oder Schrift als Erinnerung. Okay, das heißt auch, Ihr Interesse richtete sich gar nicht so sehr an dieser Dichotomie zwischen eben Sinnlichkeit und Sinnhaftigkeit innerhalb dieses kleinen Feldes, sondern es geht ja auch teilweise, wenn Sie eben von Stimme als Nachleben und Stimme als Echo schreiben oder sprechen, dann geht es ja auch letztlich um die Lücken gewissermaßen in der Stimme. Also gar nicht unbedingt das Material der Sprache, die Laute, die man so von sich geben kann und eben die Sinnträger der Sprache und der Stimme, sondern tatsächlich um auch die Lücken, die die Stimme sichtbar machen kann. Also das, was sich diesen Sinnen entzieht. Also das, was dem Sinn vorausgeht und das, was über den Sinn hinausschießt, oder auch die Reste. Also mich interessiert eigentlich an der Stimme gerade das, was die Sinngebung begleitet. Also der Rhythmus, das Innehalten. Wir wissen ja auch, ein Satz kann sehr verschieden ausgesprochen werden. Und die Art und Weise, wie eine Stimme eine Bedeutung, einen Sinn ausspricht, ist häufig sehr viel bedeutsamer als der reine Sinn. Der aufgeschriebene Sinn und der Atem gehört dazu. Das spielt ja auch in vielen Lyriktheorien, also etwa bei Paul Celan, eine ganz wichtige Rolle, nicht? Atempause, das ist seine Figur. Und die Stimme, natürlich die Stimme, die eben weint und die Stimme, die singt. Also mich interessiert ja die Oper deshalb so enorm, weil dort das Widerspiel, Wechselspiel zwischen der göttlichen Stimme und der teuflischen Stimme in einer Weise ausagiert wird, die unheimlich faszinierend ist und eben auch die Stimme als Ausdrucksmedium für Affekte, für Leidenschaften, für Gefühle und dann eben in einer Form, die kulturell geformt ist, in der wir aber auch die Art und Weise von Affekten, wie sie, was weiß ich, im 16., 17. Jahrhundert, also am Beginn der Operngeschichte, vielleicht üblich war, das wissen wir ja auch so genau nicht, weil wir eben von dort keine Aufzeichnungen haben, sondern nur die Noten oder die Notate und den heutigen Versuch, das wieder zu vergegenwärtigen oder lebendig zu machen. Es gibt von Ingeborg Bachmann eine sehr schöne Überlegung zu. Also sie hat mal versucht, einen Nachruf auf Maria Callas zu schreiben, den sie dann abgebrochen hat, wie viele Nachrufe, die sie nicht zu Ende geschrieben hat. Und da heißt es, wenn sie auf der Bühne ist, dann kann man plötzlich durch Jahrhunderte hindurch hören. Dieses durch Jahrhunderte hindurch hören, weil wir die Art und Weise des Leidens und der Freude, wie es im 17. Jahrhundert aufgezeichnet worden ist, plötzlich hören. In ihrem Aufsatz »Die Stimme als Medium des Nachlebens, Pathosformel, Nachhall, Phantom, kulturwissenschaftliche Perspektiven aus dem Jahr 2006« beschreiben Sie diesbezüglich auch die Stimme mit dem Begriff Pathosformel. Was hat es mit diesem Begriff auf sich? Also wie lässt er sich auch auf die Stimme der Callas übertragen? Der Begriff der Pathosformel ist von Abi Warburg begründet worden, einem jüdischen Kunsthistoriker um 1900, der die kulturwissenschaftliche Bibliothek Abi Warburg begründet hat. Und der hat im Grunde genommen eine Version der Kulturwissenschaft entwickelt, an die heute wieder angeschlossen wird. Er hat untersucht, wie bestimmte Formeln, in denen Pathos heißt ja im Griechischen, das können wir eigentlich gar nicht genau übersetzen. Es wird immer mit Leiden übersetzt, es ist aber nicht richtig. Eigentlich heißt Pathé, uns widerfährt etwas. Und die Art und Weise, wie uns etwas widerfährt und welche Affekte dadurch ausgelöst werden, das wird ausgedrückt in bestimmten Formeln. Abi Warburg hat vor allen Dingen Bildformeln untersucht, das heißt Ausdrucksgebärden, körperliche Ausdrucksgebärden, Bilder der Bewegung, und zwar der inneren und äußeren Bewegung, die sich in bestimmten Gesten ausdrücken und die er in der Antike gesehen hat, etwa bei der Darstellung der Mänaden. Und solche mänadischen, ekstatischen Gebärden hat er dann in den Bildern der Renaissance wiederentdeckt, in einer eigentlich christlich geprägten Kultur und auch auf christlichen Motiven. Und hat das Pathosformeln genannt. Also es sind im Grunde genommen kulturell geformte, über Kunst überlieferte Ausdrucksgebärden aus früheren Zeiten, die aber erinnert und wiedererinnert und vergegenwärtigt werden. Und ich habe das versucht, auf die Oper zu übertragen und auf die Stimme zu übertragen. Das ist einfach eine andere Kunst, eine andere Darstellungsweise und auch eine andere Ausdrucksweise, in der aber natürlich auch Affekte und Emotionen zum Ausdruck gebracht werden, in bestimmten kulturellen Formen tradiert. Und insofern finde ich, dass der Begriff der Pathosformel eigentlich für die Stimme sehr gut geeignet ist. Wenn man jetzt an Maria Callas denkt, dann könnte man sich ja vorstellen, also dann wäre ihre Aufgabe ja eigentlich im Grunde so ein Durchblicken in die Vergangenheit, wie Sie schon gesagt haben. Aber erstmal ist ja noch wenig darüber gesagt, was mit der Stimme von Maria Callas in diesem Fall jetzt mal als Beispiel tatsächlich selbst passieren würde. Also könnte man nicht auch sagen, dass die Sängerin sich ja auch mit diesem Singen tatsächlich, mit diesem Aufgreifen der Affekte der Vergangenheit selbst verändert, transformiert, dass sie vielleicht auf einmal sublim wird, erhaben, dass sie unscharf und schillernd wird? Also dass etwas mit der Stimme der Maria Callas selbst passiert in diesem Fall? Das ist ja bei Opernsängern eine ganz interessante Geschichte, weil sie einerseits natürlich im Operngeschäft, sage ich jetzt mal, auch ihre Prominenz erhalten und heute in enormer Weise auch vermarktet werden über ihre Singularität, die Singularität ihrer Stimme, die mit ihrem Namen verbunden wird. Andererseits singen, manche sind ja auch spezialisiert auf Barockopern oder auf 20. Jahrhundert oder auf die klassische Opernzeit, also 19. Jahrhundert. Aber viele Opernsänger singen ja auch sehr unterschiedliche Opern und natürlich müssen sie sich sozusagen in die Tonart, ich meine das jetzt nicht im engen musiktheoretischen Sinne, der Affekte hinein nicht denken, sondern hinein singen. Also es ist in gewisser Weise schon auch eine Art von Assimilation an eine bestimmte Stimmausdrucksweise. Und was ich so auffällig finde jetzt in den letzten Jahrzehnten, ist ja die Barockoper wiederentdeckt worden, die eine ganz bestimmte Ausdrucksweise der Stimme verlangt. Wie wir ja wissen, war es in der Barockoper immer so, dass es also männliche und weibliche Rollen von Männern oder Frauen wechselweise gesungen worden sind, dann eben lange von Kastraten, im 20. Jahrhundert von Countertenören und in letzter Zeit immer häufiger von Sopranistinnen. Das ist ja schon ein interessanter Wechsel zwischen den Geschlechterrollen. Aber das Besondere an den Barockopern ist, dass sie einen extremen Wechsel der Affekte in einzelnen Arien erfordern. Also zwischen Rachegefühlen und Bitte um Mitleid und großer Trauer in ein und derselben Arie. Also ich habe gerade Alcina wieder gesehen, wo das sehr schön ist. Das erfordert natürlich von den Sängerinnen oder auch Sängern, sich in diese Affekte hinein zu verkörpern sozusagen. Es ist eine leibliche Assimilation, weil die Stimme ja etwas sehr Körperliches hat. Sie hören den Hörspiel Artmix noch bis 23 Uhr. Gast im Artmix-Gespräch ist die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel. Und mit ihr geht es um die Stimme, und zwar um Stimme als Medium des Nachlebens. Um die Stimme in diesem Sinne beschreiben und dem Phänomen beikommen zu können, hat Sigrid Weigel bestimmte Formeln gefunden. Neben der bereits erwähnten Pathos-Formel sind es zwei mythische Figuren, nämlich Echo und Sibylle, die sich unter anderem auch wunderbar auf die Medien- und Technikgeschichte anwenden lassen. In dem bereits erwähnten Text nennen sie noch einen Mythos, in dem die Stimme eben nicht nur schillert und unscharf wird, sondern zum Teil ganz verschwindet. Unter anderem sprechen sie da von dem Sibylle-Mythos und der Echo. Was sind das für Mythen und weshalb waren sie von Interesse für sie? Die Mythen sind voll von Geschichten über die Stimme. Und zwar sowohl Geschichten über die Entstehung der Musik und des Gesangs aus der Klage Orpheus, als auch, und das finde ich interessant, vielen Erzählungen, in denen die Stimme, also in dem sozusagen auf Kosten des Körpers die Stimme eine besondere Rolle erhält. Das ist Echo, die nachher nur noch Stimme und Knochen ist. Das sind die Sirenen, die in Vögel verwandelt werden. Das sind die Sibyllen. Das sind ja die Sirenen, die in Vögel verwandelt werden. Und der Hintergrund ist derjenige, dass man in der Antike ausging davon, dass die Seele sich beim Tod vom Körper trennt und dass man dieser Seele sozusagen als Stimme wieder begegnen kann. Das ist, glaube ich, ein anthropologisch-kultureller Hintergrund der Vorstellung, dass man die Stimme ohne Körper überhaupt gedacht hat. Und die Echomythe ist natürlich besonders prominent, weil sie auch in der weiteren Geschichte, Wissenschaftsgeschichte und Literaturgeschichte enorme Folgen gehabt hat. Die Zikaden sind auch noch eine schöne Geschichte der Stimme ohne Körper. Bei Echo ist es ja so, ihre Besonderheit, dass sie immer die letzten Worte des Gegenübers nachplappert, ist das Ergebnis einer Bestrafung. Sie wird von Hera bestraft, weil die sie mit Zeus zusammen erwischt hat. Und ihre Strafe ist eben, dass sie immer die Worte, die letzten Worte des anderen nachspricht. Dann verliebt sich Echo in Narziss und Narziss ist im hohen Maße davon genervt, dass sie immer nur seine Worte nachspricht und weist sie zurück. Und schließlich flüchtet sie sich in den Wald und stirbt. Aber die Art und Weise, wie das beschrieben ist, ist eben sehr schön. Und da heißt es, sie ist nur noch Stimme und Knochen. Und dieses Echo, also das Nachsprechen, der Widerhall, die Wiederholung, ist dann ja zu einer sehr wichtigen Figur in der Kulturgeschichte geworden, die immer wieder neue Fantasien auch in Gang gesetzt hat. Weil das Echo zwar, also das ist ja auch eine Liebessprache, ne? Echo liebt Narziss und spricht seine Worte nach. Und Echo ist dann auch eine Technik in der Musik geworden. In den ersten Opern, also Oratorien, aus denen auch die Opern entstanden sind, spielt das Echo eine ganz wichtige Rolle. Und zwar durchaus im religiösen Sinne. Die Oratorien sind ja eigentlich religiöse, allegorische Opern. Und da werden die letzten Worte immer wiederholt im Sinne einer Wahrheitsrede. Also ist es besser im, was weiß ich, Luxus zu leben oder in der Bescheidenheit? Natürlich in der Bescheidenheit. Also das Echo sozusagen als Moral das aber eine wunderschöne musikalische Form hervorgebracht hat und sich dann eben in dieser musikalischen Form auch von der dogmatischen Vorlage gelöst hat. Das ist eine sehr interessante Aufnahme der Echo-Figur. Eine andere möchte ich kurz erwähnen, ist Walter Benjamins Inanspruchnahme des Echos für seine Übersetzungstheorie. Er beschreibt eben die Übersetzung jenseits des Streites zwischen Übersetzungstreue, also Treue am Original oder Freiheit der Übersetzung, als ein Echo, also ein Echo des Originals in der fremden Sprache. Und das finde ich eine ganz schöne Beschreibung, weil das natürlich heißt, dass man den Text in der anderen Sprache anders hört, dass der Rhythmus, der Klang, die ganz andere Diktion der übersetzten Sprache als Widerhall sozusagen der Bedeutung des Originals sehr bedeutsam ist. Also es muss eine Resonanz quasi entstehen, ja, in der anderen, genau, Sprache. Okay. Also Widerhall, Nachhall, das sind ja sehr schöne deutsche Übersetzungen für Echo. Die Figur des Echos scheint ja auch grundsätzlich das Zeitalter der Phonographie zu beschreiben, wenn man sich denkt, dass eben die Phonographie zunächst mal nichts anderes meint als eben die Wiederholung einer Stimme. Das war es ja vor allem am Anfang auch. Genau so, wie sie eben vernommen wurde und gleichzeitig das Loslösen vom Körper. Könnte man gewissermaßen die Logik der Phonographie, damit ja auch eigentlich das mediale Dispositiv, in dem wir uns befinden, auf diese Art und Weise vor diesem Hintergrund auch beschreiben? Die ganze Technikgeschichte der Aufzeichnung der Stimme hat gleichsam diese Mythen von der Stimme ohne Körper technisch umgesetzt und realisiert. Und zwar in sehr vielfältiger Weise. Also mit dem Phonographen, dann mit der Weiterentwicklung Telefon, Schallplatte, dann die Weiterentwicklung der Aufzeichnungsgeräte. Das sind ja Trennungen der Stimme vom Körper, die dann auch die ganzen Mythen reaktiviert haben. Also wir wissen aus der Frühgeschichte der Aufzeichnungsapparate, dass man ja die in sehr vielfältiger Weise benutzt hat, auch zum Beispiel als aufgezeichnete Briefe. Also man zeichnet etwas auf und verschickt es wie einen Brief. Oder Stimmarchive, in denen die Stimmen von Toten gesammelt werden. Und wenn man die aufgezeichnete Stimme von jemandem hört, der in der Zwischenzeit verstorben ist, dann hat man ja genau eine technische Realisierung dieses Nachlebens der Stimme, mit dem immer auch etwas, so ein bisschen was Geisterhaftes oder Unheimliches verbunden ist, weil eben diese plötzliche Präsenz eines Abwesenden mit der Stimme verbunden wird. In der Weiterentwicklung und technischen Perfektionierung der Aufzeichnungssysteme gehen solche Momente natürlich immer mehr verloren, weil es für uns immer mehr normal wird, mit aufgezeichneten Stimmen umzugehen. Und dann kann man aber sehen, dass in der Popmusik der Versuch unternommen wird, dieses Unheimliche wiederherzustellen. Durch bestimmte Mythen, die aufgegriffen werden. Okay, mich würde jetzt auch dieser Moment der Strafe interessieren. Sie haben eben die Strafe beim Echo-Mythos erwähnt. Könnte man das jetzt auch die Mediengeschichte übertragen und dass gewissermaßen so eine Art schmerzlicher Moment da auch eine ganz große Rolle spielt, in dem Moment, in dem man tatsächlich Stimmen aufzeichnet, sie den Körpern entreißt? Das ist ein, naja, kultureller Schmerzmoment, war ein allgemeinerer. Ja, mit Strafe würde ich das nicht verbinden, sondern eher mit einem Begehren nach dem Abwesenden. In der Schrift, also in der Post, gibt es ja immer dieses Moment von Ungleichzeitigkeit, das wir ja jetzt durch die E-Mails, durchs Internet versuchen zu überspringen. Mhm. Die Ungleichzeitigkeit heißt die Distanz des Ortes, die Zeit, die dazwischen tritt. Und natürlich die Abwesenheit. Und aus dieser Abwesenheit entsteht ja ein Begehren. Also auf Lacan, ja, sozusagen zugespitzt. Begehren kann man nur, was man nicht hat. Das ist aber das Begehren, was ja in der Briefliteratur eine ganz wichtige Rolle spielt. Also die Abwesende ist eben besetzt mit Begehren und das wird in der Schrift zum Ausdruck gebracht. Die Stimme dagegen ist sozusagen der Wunsch der Präsenz. Und wenn man diese Präsenz technisch ermöglichen kann, dann erfüllt sich damit einerseits ein Begehren und andererseits aber wird es auch desillusioniert, weil der Körper ja abwesend bleibt. Mhm. Und diese Gleichzeitigkeit von Präsenz und Abwesenheit bringt dann, glaube ich, ein neues Begehren hervor. Ja, die größere Tragik quasi. Ja, und das kann man eben auch, damit arbeitet natürlich auch der Film. Der Film arbeitet ja sehr viel mit diesen Stimmen ohne Körper. Das ist ein Motiv, was in der Filmgeschichte sehr häufig benutzt wird. Gerade in einem Bildmedium, das ist ja auch das Interessante, weil man im Bildmedium eben die Präsenz des Körpers hat und dann wieder das Unheimliche und das Begehren ins Spiel bringt durch die Stimme ohne Körper. Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel war das im Gespräch mit Norbert Lang. Wie es im Hörspiel Artmix die Regel ist, stellte Norbert Lang Sigrid Weigel abschließend auch noch 5 Fragen zu etwas ganz anderem, nämlich zu ihrer eigenen Medienbiografie. Kleine Medienbiografie. Was war Ihr erster prägender Kinofilm? Der erste prägende. Oh, ich bin als Kind natürlich oft ins Kino gegangen und habe diese ganzen Filme für Kinder gesehen, die ich im Einzelnen nicht mehr erinnere. Aber was ich sehr genau erinnere, ist die Faust-Verfilmung mit Gustav Gründgens, in die meine Mutter mich mitgenommen hat. Die Bilder, die habe ich immer noch vor Augen. Die anderen kann ich wirklich im Einzelnen nicht mehr erinnern. Okay. Ein prägendes Radioerlebnis. Da weiß ich noch die Szene, aber überhaupt nicht mehr, was ich gehört habe. Das war für mich sehr eindrücklich. Und zwar war ich mit 8 Jahren, es muss früher gewesen sein, irgendwie im ersten Schuljahr oder so, nach Schweden verschickt, ne? Also Landverschickung für die Nachkriegskinder sozusagen. Und war dort auf einem Bauernhof. Alle sprachen eine Sprache, die ich nicht verstand. Ich habe das dann zwar sehr schnell gelernt, aber die waren sehr einfühlsam und haben mir immer einen deutschen Radiosender eingestellt, wo es, ich weiß nicht mehr, einmal die Woche oder so ein Hörspiel gab. Und ich sehe noch, wie ich fast mit dem Ohr in diesem Radioapparat hänge, weil es rauschte und es war schwer zu verstehen. Es war ein Hörspiel am Samstagnachmittag und dieses Hörspiel, das weiß ich noch, hatte irgendetwas zu tun mit der Nachkriegszeit. Also irgendwie spielte der Krieg und das allmähliche Wissen und das Wiederkehren oder so eine Rolle, aber ich weiß nicht mehr, habe das auch nicht rausgefunden, welches Hörspiel das war, aber ich weiß noch, wie ich in dieser fremdsprachigen Umgebung sitze und wirklich in den Radioapparat reinkrieche, um die Worte zu entziffern. Ein prägendes Fernseherlebnis. Die Vögel von Hitchcock. Okay. Sind Sie aktiv in digitalen Netzwerken, Communities und wenn, seit wann? Bin ich nicht und werde ich auch nicht, weil ich muss mich konzentrieren und ich glaube, dass diese Art von ständiger Ablenkung und Zerstreuung nicht gut ist. Haben Sie eine analoge oder eine digitale Weltanschauung? Wenn man das haben kann. Ja, ich glaube eher eine analoge, was nicht heißt, dass ich irgendwie Ressentiments gegen die digitale habe und die natürlich auch nutze, wo sie nützlich und hilfreich ist. Und das ist sie ja in vielen Dingen. Und natürlich höre ich auch digital Musik, habe aber noch meine alte Plattensammlung. Die kleine Medienbiografie von Sigrid Weigel. Das Gespräch mit ihr über Stimme als Medium des Nachlebens können Sie, wenn Sie wollen, nachhören und herunterladen. Zu finden sind die Artmix-Gespräche auf unserer Hörspielseite unter bayern2.de.